Verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird, und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer, und Allah weiß, was ihr macht.